1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Gestattet vorab vielleicht eine kurze Bemerkung. In den letzten 4 Jahren ist mir ein Festival in Dänemark, in der dortigen Stadt Aarhus, die ich gelegentlich auch mal falsch als Aarhus, jetzt hätte ich schon fast wieder Aarhus gesagt, die ich falsch ausspreche, also Aarhus, dieses Festival ist mir sehr lieb geworden und es findet einmal im Jahr im Mai statt. Ich habe auch in diesem Monat versucht, mir die entsprechenden Tage dafür freizuschaufeln. Das klappte, war aber verbunden mit einer arg zeitraubenden Rückfahrt heute, die mich gewissermaßen direkt von diesem Festival eben hier in die Sendung führt. Sollte mir also, wie das jetzt ja auch im Grunde schon gerade passiert ist, der ein oder andere Satz heute etwas mehr entgleisen als üblich oder der ein oder andere Übergang nicht ganz stimmen. Seht es mir bitte nach. Ich habe aber ein paar Musiken vom Festival mitgebracht und hoffe, damit hier punkten zu können. Es geht los mit der britischen Produzentin zunächst, Chrissy Murderbot, und einem Track aus ihrem Album Women's Studies. Look at all these fish rushing from the stage, knowing anticipation. Ooh, you get chose tonight. You better get chose tonight. These boys are going down. Just be cool. Be cool. Sit back and watch as we break the rules. Break the rules. I can dance the belt, sack in the pool. Cause we still gon' put these bottles on these models. They go hardcore throttle, cause that's what we can do. Just be cool. Be cool. Sit back and watch as we break the rules. Break the rules. I can dance the belt, sack in the pool. It's time to wild out and rage. A gallon of 4 Loko, now I feel I got it made. Plus all these freaks on the stage with curves that I crave. If they ain't shaking, then they get thrown off the stage. Oops, Miss Thing, please pardon me. Let me make it up, let's go on a date. Enjoy some gardening, and I'll show you that I'm serious. I'm willing to change arteries. First put some drink in this cup, cause we've been dancing all night. And girl, you got me burning up. Just be cool. Be cool. Sit back and watch as we break the rules. Break the rules. I can dance with the belt, sack in the pool. Cause we still gon' get these bottles on these models. They go hardcore throttle, cause that's what we came to do. Just be cool. Be cool. Sit back and watch as we break the rules. Break the rules. I can dance with the belt, sack in the pool. Cause we still gon' get these bottles on these models. They go hardcore throttle, cause that's what we came to do. Yeah, it's your boy DJ No More 4Loko, go, go. Getting it in again tonight at Club Circle, you know what I'm talking about? This the part of the show that I've been waiting on personally, you know what I'm talking about? It's the twerk off. Yes, that's right, the twerk off. All the freaks point to the front of the stage. Get your sweat in. It's a good workout. It's good for your health, baby. Let's go. Put your all into it or you're back. Let's go. We're gonna do it how we usually do it. 3, 3, 3, me at the bar. Don't really care where you're from, who you are. Come over here, come drink with us. That's who we are, that's who we are, that's who we are. The VIP section, that's who we are. If you wanna come through, just flash me a bruh. Come to my car, come to my car, come to my car. The damn dumb girl left, come in my car. I'm not having it, I'm pissed off. She better not have gone far, not have gone far, better not have gone far. How she gonna take bad man for a par? When I see her again, she gonna clean up my car. I'm gonna danger, madness in the party. When I'm raving, and the girl over there, she's waving. Yeah, now I'm gonna bring Dave in. Chris goes in, then I bring Adrian. Please, them and the aging. They push that, them and the bathing. Big whip, big chain, still slaving. Where a head ran, he ain't hit trailing. Don't stand too close when I'm raving. I'm with animals in any caging. And the young guns love the occasion. Rise up, start aiming. Don't stand too close when I'm raving. And we'll do it in time, pacing. Some clean cuts, I'm unshaving. Tell your people, no misbehaving. Please. Danger, madness in the party. For your drinks up, for your drinks up. If you're feeling the beat, for your drinks up. If you come from the street, for your drinks up. Come and link up, we having a drink up. For your drinks up, for your drinks up. If you make my pee, for your drinks up. If you look my plea, for your drinks up. Come and link up, we having a drink up. Yeah, time to party. Come drink with us, man. We got alcohol. Woo. Madness in the party. Hello. You don't wanna be bad, man. Stay at home. Stop pretending. Flea Dange. Multi free. I'm home. No. 1 Live 4, wir haben gerade den UK-Rapper Dirty Danger gehört. Sein neues Album heißt I Ain't Rich Yet, bis jetzt also noch nicht geschafft, er ist noch nicht reich. Damit sich das ändert, vielleicht sogar mit diesem Album, setzt er unter anderem auf die Verstärkung von Tinchy Strider, den wir hier mit ihm am Mikrofon gehört haben. Jener Tinchy Strider, der auch schon eine Gastrolle auf dem letzten, also nicht dem gerade erschienenen Album der Brooklyn-Band Gang Gang Dance hatte. Davor Chrissy Murderbot mit ihren hochgepitchten Piano Sounds zielt mit ihrem Track auf die frühe Jungle Happy Hardcore Ära. Während ich das erzähle, rollt hier im Hintergrund eine Frau an, die vor 2-3 Jahren eine neue Qualität in die dänische Musikszene gebracht hat. Grime und Elektro gepaart, bei ihr lief das gut zusammen. Lucy Love. Es gibt ein neues Album von ihr, das habe ich mitgebracht, aus Aarhus. Kilo heißt es. Daraus hier Dirty Sleazy. Never clumsy on my feet, 'cause I'm hotter than boiling porridge. I'm strong like mustard, and I like to drop my words like banana in custard. I am the cat's pajamas, I'm the bee's knees, not the creme de la creme. No, I'm the cream cheese. You know that I mash them seeds like mushy peas. This is the sound of Lucy Love coming from overseas, 'cause it's so easy peasy, lemon squeezy. Writing rhymes is oh so easy. Keep it sharp or maybe cheesy. Super clean or dirty sleazy. Easy peasy, lemon squeezy. Writing rhymes is Dirty sneezing. My rhymes stick to you like bubble gum. Now you can't get rid of me because I'm extra troublesome. So get out the way before I burst your bubble sun. The body, the bullets in this barrel, but my words can still stun. I've got ants in my pants, I'm like a billion sticks of dynamite. With the infinite power to make you die tonight. You might think this is nonsense, yeah, you might think this is true. It's the sound of Lucy Love, and it sticks like glue. Cause it's so easy, peasy, lemon squeezy. Writing rhymes is oh so easy. Keep it sharp or maybe cheesy. Super clean or dirty, sneezy. Easy, peasy, lemon squeezy. Writing rhymes is oh so easy. Keep it sharp or maybe cheesy. Super clean or dirty, sneezy. Eins Live hier. Eben gehört die Dänin Lucy Love aus Kopenhagen mit einer Art von R&G, Rhythm and Grime, Dirty Sleazy aus ihrem Album Kilo, das gleichwohl auch auf Tracks setzt, die einen glatt an die natürlich ebenfalls aus Dänemark kommende Medina denken lassen. Dieser Mann hier, er hat es wieder getan. Der ein oder andere wird sich vielleicht unter euch entsinnen. Sein Album vor ein, zwei Jahren habe ich hier echt gehämmert. Er kommt aus Frankreich. Seine pastoralen Sounds und diese mächtigen Beats mit kräftigem Bounce. Das ist Mondkopf aus Frankreich, Day of Anger, seine neue EP. Und hier kommt Rusko. Viele bezeichnen ihn als Mann mit dem Rattengesicht. Er hat halt dieses unheimlich nach unten fallende, schmale Gesicht. Und ich kenne einige Bilder von ihm, die ich im Netz hier und da mal gesehen habe. Zusätzlich noch so mit Bart, der so runtergeht. Man kann das wirklich so sehen. Rusko mit seiner neuen Single Everyday hier im Remix des Belgiers Netsky. Sehr schöner Remix hier, sehr ravey von Netsky aus Belgien. Everyday heißt der Titel von Rusko. In jeder freien Minute der abgelaufenen Woche habe ich mir Gedanken gemacht über einen Reim, den ich auf einem Album entdeckt habe, das am vergangenen Montag erschienen ist. Ihr wisst ja, vermutlich die meisten Alben werden offiziell zumindest freitags veröffentlicht. Dieses eben am Montag. Es ist ja auch ein besonderes Album, man kann darüber streiten. Es kommt von Lady Gaga, heißt Born This Way. Und schon vom Cover her ist mir eine gewisse Hardrock-Heavy-Metal-Ästhetik aufgefallen, die sich dann zumindest minimal oder sagen wir teilweise auch musikalisch oder beziehungsweise textlich fortsetzt. Und da bin ich jetzt bei dem Titel, der im Übrigen mittlerweile auch zu meinem Lieblingstitel des gesamten Albums geworden ist. Track 11. Ich dreh mal kurz um. Das ist er nämlich, der Heavy-Metal-Lover. Die Nummer ist ziemlich kühl. Kühl im Sinne von sexy, finde ich, und damit gelungen. Und da heißt es direkt zu Beginn, I want your whiskey mouth all over my blonde south. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich will deinen Whisky-Mund, ich hab's mal versucht so, was Besseres kann ich nicht anbieten. Ich will deinen Whisky-Mund überall auf meinem Süden rund. Was meint ihr? Ganz kurz, wir haben gerade gehört, ein Duo aus New York. No Surrender, Medicine Babies ist das Album, das in wenigen Tagen erscheinen wird. Daraus habe ich einen Track gespielt, auf dem die beiden unterstützt werden von der Sängerin Cadenza mit an Bord. Unter anderem auch der TV-on-the-Radio-Sänger Tunde Adebimpe. Sehr schönes Album, so leicht underground-orientierter Elektro-Disco in diesem Spannungsfeld New Wave. Spielt sich dieses Album ab, das wir nicht zum letzten Mal gehört haben. This CD is for promotional purposes only. We'll be right back. 4. In wenigen Tagen erscheint das selbstbetitelte Album des Künstlers Locusolus, hinter dem DJ Harvey steckt. Locusolus, aus diesem Album der Titel hier I Want It, mit einem verdammt kräftigen Schluck aus der Stevie Wonder Flasche. Wir hören diesen Titel hier im Übrigen im Remix. Dieser Remix ist auf dem Album enthalten und stammt von dem norwegischen Duo Lindström, Hans-Peter Lindström und Prinz Thomas. Die beiden veröffentlichen einen nicht unerheblichen Teil ihrer eigenen Titel auf einem norwegischen Label. Das heißt Small Town Records. Und während des eben schon angesprochenen Festivals im dänischen Aarhus ist es mir gewissermaßen gelungen, in den inneren Kreis dieses Small Town Record Labels vorzudringen. Ich stand auf einem ehemaligen Fabrikgelände, in dem jetzt so alternative Geschäfte sind, so Plastik- und Ledertaschen. Genau konnte ich das nicht überprüfen, aus welchem Material die Sachen da letztendlich sind. Schuhe und so ein Zeug, Kaffeetheke. Da standen wir und neben mir stand ein Typ namens Trond. Wie Trondheim, Trond eben, der gehört zu den Köpfen dieses Smalltown Record Labels. Wir kamen irgendwie ins Gespräch. Und dann hat er mir eine Label-Compilation in die Hand gedrückt. Ich habe ihn dann im Laufe des Festivals, auf dem sehr viele so Menschen aus Plattenfirmenbereichen, Booker, Agenten, Verleger, auch ein paar Journalisten rumlaufen, ich habe ihn dann im Laufe des Festivals mehrfach getroffen. Und mir fiel auf, er hatte durchweg Flankenschutz von Finnen. Also über diese Finnen könnte ich wirklich hier endlos referieren. Ich habe ja schon vor einiger Zeit hier mal gesagt, mein Mann beim Eurovision Song Contest war niemand anderes als der Finne, der ganz am Anfang begann und einer der wenigen Künstler war, ganz alleine auf der Bühne, ohne Tänzerin, ohne Schnickschnack, ohne sonst was. Das ist eben die Mentalität der Finnen, so hat man mir es immer erzählt. Wir Finnen sind dann am besten, wenn wir alleine sind, sei es im Rudern, im Speerwerfen. Nun gut, im Singen hat es da an diesem Abend nicht so sonderlich gut geklappt. Aber über diese Finnen wird noch zu reden sein. Im Übrigen jetzt über eine Gruppe, die nicht alleine aus einem besteht, sondern aus dreien. Als ich sie sah auf dem Festival, da dachte ich mir, verdammt nochmal, die Opel Bastards und ihre Folgen. Vielleicht kann sich noch einer an diese Opel Bastards aus Finnland erinnern mit ihrem Vintage-Elektro-Zeug. Und das, was die Gruppe, die ich jetzt spiele, machte, KXP, das drehte diesen Opel Bastard Sound gewissermaßen in eine Gothic EBM-Schiene, die dem jetzigen Track nicht ganz anzuhören ist. Aber ich habe das Album auch und will das bei Gelegenheit spielen, da hört man es stärker. KXP, hier mit dem Titel 18 Hours of Love im Annie Vox Version. Das ist die Norwegerin Annie, die hier am Remix wohl offensichtlich irgendwie beteiligt ist. KXP, 18 Hours. What's in my pocket? What's in my pocket? What's in my pocket? What's in my pocket? What's in my pocket? What's in my pocket? What's in my pocket? What's in my pocket? What's in my pocket? What's in my pocket?

1Live4. Um das hier mal klar zu sagen, ich mag Kuhglocken immer noch, die hier zumindest ansatzweise zu hören sind in ein oder auf einer neuen 12er der vierköpfigen Kölner Band Patterns in der Schreibweise ohne die eigentlich üblichen Vokale, also nur die Konsonanten Patterns. Gleich zwei 12er von der Band Love Quest 1 und Love Quest 2. Dieser Titel hier von der 1. Diamond Life befand sich bereits auf dem Album der Gruppe, das im letzten Jahr erschien, Science Piñata, hier in einem neuen Remix. Gerade gehört, aus Litauen kommt Downtown Party Network. Dieser Künstler oder dieses Künstlerkollektiv für diesen Dreamy Disco Remix verantwortlich. Von Patterns hin zu der London Electricity und einem Track aus ihrem Album Yikes. Das neue Album der London Electricity hat ein wunderbares Pop-Appeal. Yikes heißt es. Und eine ganze Reihe von Tracks werden verstärkt. Das kann man hier wirklich buchstäblich sagen. Mit der Stimme der Schwedin Elsa Esmeralda, die ich großartig finde und noch an keiner anderen Stelle gehört habe. Ursprünglich ein Duo. Geschichte geht zurück bis in die 90er Jahre. Ist London Electricity heute das Projekt von Tony Coleman, der noch nie so etwas wie ein Drum-and-Bass-Purist war, schon mit ganz frühen Aufnahmen auch anfing, Gitarren reinzumischen, was man ihm zunächst übel genommen hat. Auf diesem Album befindet sich sogar ein Titel, den man mit Fug und Recht sogar als 60s Garage inspiriert bezeichnen könnte. Wir haben noch ganz wenig Zeit bis zu den Infos, dann geht's weiter mit 1 Live 4, eine Gruppe aus Österreich, die ich sehr interessant finde, mit einem mega kurzen, coolen Popsong. Die Gruppe heißt Killed by 9V Batteries und Worst of Total Anarchy ist der Titeltrack ihrer aktuellen EP. Bis gleich. Quit your job and see the tricks. You'll get treats to kiss your lips. Send me some presents now. I won't buy anything again. And so that's what I want. 2, 3, 4, 5. I won't relax and enjoy the ride. Quit your job, you kill a man. Your job won't bring him back again. So that's what I want. Infos. Mit Arne Hell um 23 Uhr. Regierung verhandelt mit Opposition über Atomausstieg. Deutsche Fußballer schlagen Uruguay. Und das Wetter sorgt morgen für Sommertemperaturen. Die Regierungsberatungen über den Atomausstieg sind in Berlin in der möglicherweise entscheidenden Phase. Im Kanzleramt sind inzwischen die Spitzen von SPD und Grünen dazugekommen. Union und FDP wollen sich mit ihnen einigen, bis wann die Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein sollen. Erste Informationen aus den Beratungen deuten darauf hin, dass die Bundesregierung den Atomausstieg in 10 Jahren beschließen will. Plus die Möglichkeit für ein weiteres Jahr, falls dann noch nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht. Die Zahl der Neuerkrankungen mit dem EHEC-Erreger nimmt offenbar nicht mehr so schnell zu wie in den vergangenen Tagen. Die Uniklinik in Hamburg zum Beispiel bekam am Wochenende nur wenige neue EHEC-Patienten. Die Zahl der schweren Krankheitsverläufe ist allerdings in Hamburg weiter angestiegen. Der Klinikdirektor rechnet mit weiteren Todesfällen. In Nordrhein-Westfalen sind am Wochenende kaum neue Infektionen dazugekommen. Die Zahl der schweren Erkrankungen mit EHEC liegt weiter bei gut 50. In Serbien ist es zu heftigen Ausschreitungen in der Hauptstadt Belgrad gekommen. Nationalistische Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Tausende waren in Belgrad auf die Straße gegangen, um gegen die Festnahme des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Mladic zu protestieren. Dem ehemaligen General wird vorgeworfen, für Verbrechen im Bosnienkrieg verantwortlich zu sein. Unter anderem soll Mladic die Ermordung von bosnischen Muslimen befohlen haben. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr Testspiel gegen Uruguay gewonnen. Deutschland siegte in Sinsheim mit 2-1. Kapitän Philipp Lahm. Wir wollten schnell nach vorne spielen. Das ist uns, glaube ich, phasenweise sehr, sehr gut gelungen. Dass man einiges noch verbessern kann, weil wir eben nur 2 Tage miteinander trainiert haben, das ist auch ganz klar. Die Tore für die Deutschen schossen Mario Gomez und André Schürrle, beide in der ersten Halbzeit. Kommenden Freitag steht das nächste Spiel für die Nationalmannschaft an. Dann geht es gegen Österreich um Punkte für die Qualifikation zur Europameisterschaft. FIFA-Präsident Blatter hat den Machtkampf im Weltfußballverband gewonnen. Blatters Konkurrent Bin Hammam aus Katar wurde suspendiert wegen Korruptionsverdachts. Er soll mit einem anderen Funktionär versucht haben, Stimmen zu kaufen für seine Kandidatur gegen Blatter. Holger Kühner berichtet. Die Ethikkommission ist überzeugt, dass Bin Hammam und Warner Mitte Mai mehreren Funktionären je $40.000 angeboten haben, sogar bereits gezahlt haben, um Bin Hammams Kandidatur zu unterstützen. Die Ermittlungen gegen Sepp Blatter selbst wurden eingestellt. Zwar habe Blatter gewusst, dass Bin Hammam plane, Mitglieder zu bestechen, es sei aber nicht Blatters Aufgabe gewesen, im Wahlkampf seinen Gegenkandidaten anzuklagen. Die Präsidentenwahl am Mittwoch wird stattfinden. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt trocken und relativ mild. Morgen wird dann ein richtiger Sommertag. Pralle Sonne und dazu bis 26 Grad in Lüdenscheid und bis 29 Grad in Münster und Erkrath. Dienstag kommt dann aber schon wieder die Abkühlung, nur noch höchstens 19 Grad und einige Schauer und Gewitter. Stauschau. Staus gibt's keine mehr um diese Zeit, aber der Hinweis, die B1 ist immer noch gesperrt und zwar im Stadtgebiet Dortmund zwischen Kreuz Dortmund West und Ruhrallee in beiden Richtungen dicht und deswegen Bauarbeiten, die dauern noch bis morgen früh um 5 Uhr. Es gibt Umleitungen. Eins live. 4. Okay, ich hatte eben angemerkt, dass es mir gelungen ist, im Verlauf des Spot-Festivals im dänischen Aarhus in den, wenn man so will, inneren Kreis eines norwegischen Labels vorzudringen. Ich spreche das natürlich hier mit einer gewissen Ironie aus. Small Town Supersound, so heißt das Label. Wenn ich eben einfach nur Small Town Records gesagt habe, dann war das falsch. Small Town Supersound. Zum Kosmos dieses Labels zählt eine Band, auf die ich jetzt gleich zu sprechen kommen möchte, um sie dann auch zu spielen, aber vielleicht ein, zwei erklärende Sätze noch zu diesem Festival, das in erster Linie und vorrangig skandinavische Bands featured, aus Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen eben, zusätzlich eine ganze Reihe von Gruppen aus Island oder aber auch von den Färöerinseln, weitgehend unbekannte Bands, was ihre Bekanntheit außerhalb des entsprechenden Landes betrifft, eine Talentbörse, wenn man so will, und geeignet, Neues zu entdecken, Kontakte zu machen, Kontakte zu vertiefen oder Bands auch einfach zu ignorieren, denn es ist natürlich beileibe nicht alles gelungen, aus der subjektiv-persönlichen Sicht natürlich, was dort auf der Bühne steht. Vor ziemlich genau 24 Stunden betrat eine dreiköpfige finnische Band eine Bühne, es war so 12:30 etwa, das Festival hatte sich geleert, es regnete, obwohl fast nur Indoor-Konzert, aber es war halt sehr kalt. Viele Leute wollten zudem das Champions League-Endspiel sehen und so weiter und so fort. Es war also nicht mehr ganz so voll, als eine dreiköpfige finnische Band die Bühne, eine der vorhandenen Bühnen, betrat. Sie zu beschreiben, fällt mir schwer. Wie sie ihre Instrumente behandelten. Man könnte sagen, es hatte manchmal den Anschein, als würden sie auf Baumstämme prügeln. Und ich zumindest konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, als würden da drei, ich meine das nicht despektierlich, Gestalten auf der Bühne stehen, die direkt aus dem Mittelalter, aus irgendwelchen skandinavischen Wäldern, auf diese Bühne geweht worden waren. Müsste ich ihre Frisuren beschreiben, dann würde mein Wortschatz auch da versagen. Ich würde einfach mal sagen, Haare, wirklich nur Haare, merkwürdig geschnitten, ins Gesicht hängend. Sonderlich gesprächig waren sie auch nicht. Hallo und auf Wiedersehen. Mehr war nicht. Und ein Nachbar, der neben mir stand, der mit der Mentalität der Finnen offensichtlich besser vertraut ist als ich, kommentierte das mit den Worten, das sei für Finnen noch relativ gesprächig gewesen. Die Gruppe, von der ich rede, heißt Sinai. Ihr Album trägt den Titel Olympic Games. Und daraus möchte ich hier den Öffner spielen. Den Opener. We'll be right back. 1Live4, die krautigen Drones eben von der finnischen Band Sinai. Wer Lust hat, der mal hinterherzusteigen, und ich glaube, das lohnt sich, in der Schreibweise ist das S-I-N-A-I, Sinai aus Finnland. Hier im Hintergrund, das ist ein Mann, vor dem in all den Jahren, denn er ist schon lange dabei, wir hören hier einen Ausschnitt aus seinem 5. Album, in all den Jahren viele Leute regelrechte Kniefälle produziert haben vor ihm. Sein bürgerlicher Name ist Scott Monteith. Er nennt sich Deadbeat und veröffentlicht in Kürze über Compact, vertrieben in Deutschland, sein neues Album Drawn and Quartered. Voll mit so knackig schiebenden Dub-Techno-Nummern, vor denen unter anderem der Online-Anbieter Boomcat aus Manchester regelmäßig in die Knie geht, wenn Deadbeat was veröffentlicht. Fantastisches Album ist das, das ich jetzt einfach während meiner Bahn- und Busfahrt da nach Dänemark mal gehört habe, in die Finger bekam. Und obwohl es noch 14 Tage hin ist, hier heute mal anbiete. Deadbeat, Drawn and Quartered, das Album. Aus den Niederlanden kommt ein Mann namens Secret Cinema, der mit dem Album Minerals 2 CDs veröffentlicht, von denen ich eine, ich will ehrlich sein, noch gar nicht gehört habe. Die erste CD kommt mit einer ganzen Reihe von Tracks, es sind circa 15 in the mix. Und dieser Titel, Track 3, den ich gerne spielen würde, passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was wir hier langsam ausfaden hören. Auch wenn es etwas schneller geraten ist, Secret Cinema aus seinem Album Minerals. 1-3-4, kurzer Blick auf die Straßen des Sektors. 1-3-4. Ich würde gerne noch einen Titel straight hinten dran hängen, gewissermaßen. Mark E. aus Birmingham mit einem Track aus seinem Stonebreaker-Album. Und Breaker ist ein gutes Stichwort. Danach würde ich gerne so leicht gebrochene Tracks ins Spiel bringen, hier in diesem Theater. Sein wunderschönes Album Lovely Mark E. aus Birmingham, Stonebreaker, sein Werk mit vielen Tracks, die diese wunderschönen warmen Technoflächen haben, wie wir das hier gerade gehört haben. Ich habe in der Vergangenheit schon häufiger einen Mann aus Russland gespielt, der auf den kurzen Namen Bob hört, B-O-P, und der jetzt sein neues Album veröffentlicht, The Amazing Adventures of One Curious Pixel. Auf diesem Album ergeht er sich erneut in abstrakten Breakbeat-Skulpturen. Manche Titel mit diesen kleinen, zirpenden, plöppenden Drumbeats nehmen auch schon mal einen geraden Charakter ein. Hier ist zum Beispiel ein Titel aus dem Album, der vielleicht so zumindest von Weitem eine gewisse Ähnlichkeit zu den Werken von Burial offenbart, was man aber Bob niemals vorwerfen sollte, denn er bewegt sich schon recht lange in dieser Spur. Hier ist ein Titel von Bob, The Amazing Adventures of One Curious Pixel, sein Album. c'est pas fait pour ça. La vie c'est pour être là quand on a besoin de toi. Ton cœur meurtri, je le connais bien, mais tu en sortiras plus grandi, je te le promets. La relève la tête et regarde les doigts dans les yeux. Ces gens qui ont fait la fête à tes dépens, les malheureux. De ces mauvaises gens, c'est toi qui entres à leur tête jusqu'à la fin des temps, parce que ce sont eux les vrais méchants. Toi, ma petite sœurette, t'as rien à faire avec ces pauvres camps. Allez, ne sois plus triste. Plus tard, Sorette, quand tu regarderas derrière toi, tu te diras que c'était bien bête d'avoir pleuré à cause de ces gens-là. À la fin, Sorette, il y a encore moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi, de te savoir souriante et heureuse. Ça me remplit de joie. Crois-moi. 1, 2, 4. Ich hatte vor geschätzt 2 Jahren mal die Gelegenheit, ein Künstlerkollektiv in Herne im Ruhrgebiet besuchen zu können auf einem Samstag. Wir haben den kompletten Nachmittag miteinander verbracht, geredet, Fußball geguckt, Instrumente, Anlagen und Produktionsgeräte bestaunt, den Garten besichtigt, dessen Teich leider etwas versalzt war und uns gegenseitig viele Fragen gestellt. Die Rede ist von dem Kollektiv Tengu Basement, das ich bis zum heutigen Tag ausgesprochen schätze. Zu diesem Kollektiv gehören einige hartgesottene Musiker aus dem Ruhrgebiet, die einiges durchmachen müssen, denn die Köpfe, die künstlerischen Köpfe, das ist zum Beispiel ein Mann namens Timon, der sich als Künstler Susanne Blech nennt. Dann haben wir da das Grime-Kollektiv Solar Plexus, dessen Köpfe 2 indische Brüder sind. Zum einen unterhalte ich einen losen Kontakt, das ist der Jerome. Auf den Namen seines Bruders komme ich jetzt blöderweise im Moment nicht. Aber die beiden haben mir so ihr ganzes Leben erzählt. erzählt, wie sie im Ruhrgebiet aufgewachsen sind, als Kinder zur Schule gingen, wie sie damals aufgrund ihrer Hautfarbe durchaus auch schon mal misstrauisch beäugt wurden, wenn sie in einen Schreibwarenladen gingen und sich vielleicht etwas verdächtig lange in der Radiergummiabteilung aufhielten. Dann spürten sie schon, wie die Verkäufer tuschelten: Guck mal, die beiden da hinten bei den Radiergummis, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber die beiden haben sich so durchgebissen. Die sind sehr straight und down to earth. Und wie gesagt, betreiben dieses Solar Plexus Kollektiv, mit dem sie im Übrigen auch natürlich wie alle anderen zu Gast sind auf dem Album von Danya Atari, der Sängerin, die ich gerade gespielt habe. Die wiederum ist in Berlin aufgewachsen, als Tochter einer deutschen Mutter und eines tunesisch-französischen Vaters in Schöneberg, ist dann irgendwann ins Ruhrgebiet gekommen, hat begonnen, sich für Hip-Hop zu interessieren, hat dann die indischen Brüder kennengelernt und so entstand nach und nach eine Szene, eine Clique von 10 Leuten, zu denen natürlich unbedingt auch der Sebastian zu zählen ist, Sebastian Meyer, der gewissermaßen so der musikalische Tausendsasser ist, der kann produzieren, Schlagzeug spielen, einiges mehr, und er ist auch Produzent des Albums von Danya Atari, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, einen Titel, an dessen Ende sie ein Gedicht gesprochen hat, das ihr Vater geschrieben hat. At the back of Beyond she found an artichoke, so heißt das Album von Danya, das jetzt erschienen ist. Ich mag die über die Maßen, ist eine tolle Person erstmal und ich finde, sie hat eine überragende Stimme, sehr wandelbar. Auf diesem Album befinden sich auch echte, hartgesottene Elektrobretter. Aber mit dem ersten Titel aus diesem Album, den ich jetzt gespielt habe, das ist gerade erschienen, wollte ich mal hier auf diesen wunderbaren Track namens Sorette, hoffentlich richtig ausgesprochen, zunächst kommen. Danya Atari, At the Back of Beyond She Found an Artichoke, soeben erschienen, ihr Album. Hier ist Battles. Yeah. black and blue. Mit Arne Hell um 0 Uhr. Regierung plant offenbar Atomkraftreserve. Deutsche Fußballer gewinnen Testspiel und das Wetter bringt morgen bis 30 Grad. Die Spitzen der Regierungsparteien haben sich offenbar auf ein festes Datum für den Atomausstieg geeinigt. Die Beratungen dazu im Kanzleramt in Berlin laufen noch, aber mehrere Nachrichtenagenturen haben Informationen, dass sich Union und FDP auf 10 Jahre für den Ausstieg verständigt haben. Die Spitzen von SPD und Grünen sind im Kanzleramt über die Pläne informiert worden. Beide Parteien haben noch Bedenken, unter anderem, weil die Regierung wohl vorhat, einzelne Atomkraftwerke nicht komplett stillzulegen, sondern sie als Reserve zu nutzen. Der Verdacht auf Geflügelpest in Ostwestfalen hat sich bestätigt. Auf 5 Bauernhöfen im Kreis Gütersloh müssen deshalb nach Behördenangaben jetzt 40.000 Legehennen und Puten getötet werden. Die ausgebrochene Form der Geflügelpest ist aber nur für die Tiere gefährlich. Es handelt sich nicht um den Virustyp, der sich auch auf Menschen überträgt. In Syrien ist die Armee wieder gewaltsam gegen Regierungsgegner vorgegangen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen haben Soldaten mindestens 7 Menschen erschossen. Mehrere Städte sind offenbar von Panzern umstellt worden. Seit Mitte März protestieren Regierungsgegner in Syrien gegen Präsident Assad. Nach Zahlen von Menschenrechtsgruppen sind inzwischen mehr als 1.000 Menschen getötet worden. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr Testspiel gegen Uruguay gewonnen. Deutschland siegte in Sinsheim mit 2:1. Torwart Manuel Neuer. Klar, war heute ein Freundschaftsspiel gewesen, aber man hätte denken können, dass es richtig um was geht. Wir haben eine gute Leistung gezeigt heute und das ist wichtig für uns, für die nächsten beiden Quali-Spiele, damit wir da auch auf dem Level sind. Bundestrainer Löw wechselte viele Ersatzspieler ein und testete für die nächsten Partien der Europameisterschaftsqualifikation. Am Freitag steht das nächste Spiel an, in Wien gegen Österreich. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird sternenklar, es bleibt trocken. Morgen scheint ordentlich die Sonne und die Temperaturen machen einen Sprung. In Essen und Soest werden es bis zu 29 Grad, in Eschweiler bis 30 Grad. Am Abend kann es dann morgen ein paar Gewitter geben. Dienstag wird es dann wieder kühler, nur noch bis 19 Grad. Dazu gibt es immer mal wieder Regen und Gewitter. Stauschau. Keine Staus, aber ein Hinweis immer noch für die B1. Die ist im Stadtgebiet Dortmund zwischen Kreuz Dortmund West und Ruhrallee immer noch in beiden Richtungen gesperrt wegen Bauarbeiten. Die dauern noch bis 5 Uhr morgen früh und Umleitungen sind eingerichtet. Eins live. 4. Das eben gespielte Battles-Album hat hier und da echtes Pop-Outfit. Einen Titel daraus habe ich gespielt, bei dem ich der Meinung bin, dass man das so durchaus sagen kann. Und bereits Mitte Mai erschien das Album der in Kanada geborenen und aufgewachsenen Katie Stelmanis, die sich Austra nennt. Feel It Break heißt dieses Album, mit dem ich kurioserweise zu Beginn etwas Probleme hatte. Ich könnte im Nachhinein gar nicht mehr sagen, worin das liegt. Ein klasse Werk ist das, deshalb habe ich da eben auch nochmal einen Titel rausgespielt. Der Track, der jetzt kommt, im Mittelpunkt steht ein Lebewesen, das ich persönlich sehr schätze. Es hat eine Geschichte, eine weit zurückreichende Geschichte. Es wird umgeben von Geheimnissen, könnte man sagen, ein sehr geheimnisvolles Tier. Ich lasse die Katze am besten aus dem Sack, es handelt sich um die Schlange. Jetzt bitte nicht ängstlich weglaufen, ich weiß, es gibt auch Giftschlangen, wenngleich die Natter zum Beispiel ungiftig ist, viele laufen auch vor der weg, die tut euch nämlich gar nichts. Und im Übrigen geht es hier weder um Natter noch um Viper oder Otter, es geht um die kosmische Schlange. Cosmic Snake. Und der Track selber stammt von einer Jazz-Combo aus natürlich Finnland. Dieser Track wurde mir zugespielt jetzt auf diesem Spot-Festival, das ich nun schon einige Male erwähnt habe, und stammt, in der Aussprache bin ich mir hier absolut nicht sicher, vom Racer Lang Trio. Cosmic Snake. Der Titel ist wunderbar. Thank you. makes you him, and you don't ask, what do I gain? Just lose your mask. He has got no wings, but he keeps flying high. 4. Ich weiß, es ist schon recht spät. Wer trotzdem Lust hat, sich diesen Namen zu merken, der macht mit ganz, ganz großer Sicherheit keinen Fehler. Aus Italien kommt Bruno Pronsato. Sein soeben erschienenes Album trägt den Titel Lovers Do und hat diese weich gezeichneten, unheimlich leichten, mit wunderschönen Motiven und Ausuferungen versehenen Tracks, von denen ich einen gespielt habe, beileibe aber nicht der einzige von dieser Qualität, Lovers Don't. Bruno Pronsato. Thank you. Ganz kurz zwischendurch. Wir befinden uns hier auf isländischem Terrain gerade. Es lief Benny Hem Hem. Gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu ihm. Und hier die isländische Instrumentalband Miri aus ihrem Okka betitelten Album. Och om vi är tur blir vi fler. Vi ska bli en sex, ska ni se som de som inte åker med. Sen är vi två på en gul, och då får vi plötsligt en massa förbud och allt börjar bli fult. Är det så det är? När man blir en säck på TV, fan jag pallar inte det. Så låt oss ta ut till det gröna lön. Hier. Zu der gerade gehörten Band gleich noch ein, zwei Sätze mehr. Aus Schweden kommt sie. Fast på Holmen heißt sie. Hier im Hintergrund, das ist zunächst mal Gabriel Ananda. Auch zu ihm gleich noch einige Sätze. sind hier bei 1Live4. Ich habe mehr oder weniger versucht, einige Titel mal in einer Linie zu spielen. Erlaubt, dass ich hier einen kurzen Break mache und vielleicht die ein oder andere Anmerkung noch verliere. Fangen wir mal direkt mit Gabriel Ananda an. Vor 2 oder 3 Jahren hatte ich mal die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen im Rahmen einer Silvesternacht in einem Club. Wir kamen irgendwie ins Gespräch und obwohl das nun schon wirklich eine Weile her ist, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich sag das einfach mal so, wie es ist. Der Typ mir auf Anhieb mega sympathisch war. Jemand, der etwas zu sagen hat und gleichzeitig aber auch etwas zu fragen hat. Das sind mir sowieso die Liebsten, wo das die Gespräche immer so Ping-Pong-artig wirklich ablaufen und nicht der eine von zweien, wenn sie denn zusammenstehen, endlose Monologe hält. Das alleine wäre natürlich noch kein Grund, seine Musik in diesem Falle lange nicht zum ersten Mal hier im Radio zu spielen. Seine Tracks, finde ich, verbreiten eine unheimliche Freude, kommen mit Geschick und Originalität daher. Es gibt einige, die zum Beispiel auch so afro-karibische Klänge spielerisch leicht aufnehmen, ohne sie zu sehr in den Vordergrund zu drängen, so muss es korrekterweise heißen. Und was Gabriel Ananda jetzt vor exakt 14 Tagen veröffentlicht hat, das ist eine Sammlung seiner bisher veröffentlichten 12er, die in Gesamtheit natürlich nicht auf eine von insgesamt 2 CDs passen konnten. 12 immerhin, darunter große Erfolge, das darf man mit Fug und Recht sagen, wie zum Beispiel Süßholz, haben den Weg auf diese CD geschafft. Der Coconut Blues ist ein relativ jüngerer Track, ich habe ihn gerade gespielt. Auf der 2. CD befinden sich chillige Tracks, die ich noch genauer checken muss. Das Ganze nennt sich Gabriel Ananda Selected Techno Works und ist am 16. Mai offiziell veröffentlicht worden. So viel mal zu Gabriel Ananda. Dann habe ich eben eine schwedische Reggae-Band gespielt. Auch das bringt mich wieder dahin, dieses Spot-Festival, das so als gebrochener roter Faden durch die heutige Sendung geht und über das ich am Dienstag, also genau genommen morgen, in meiner kleinen Plan-B-Sendung mal eine Stunde lang noch weitere Musik spielen möchte, denn da ist doch einiges an interessanten Dingen zusammengekommen. In diesem Zusammenhang der Hinweis, man kann ja unsere Abendsendungen teilweise auch im 1Live-Webradio hören, wem das also zu spät ist, der ist eingeladen, das da nachzuprüfen. Da habe ich die schwedische Band Fast på Holmen gespielt. Ich habe selten eine so coole Band gesehen. Wer jetzt glaubt, die würden 1:1 mit Dreadlocks und Klamotten in den Regenbogenfarben herumlaufen, was ja nicht schlimm ist. Falsch. Sie spielen ja auch keinen jamaikanischen Reggae in der 1:1 Abbildung, sondern eine sehr, sehr eigene Note, und müsste ich sie hier beschreiben, dann würde ich schwedische Gruppen wie zum Beispiel Mando Diao ins Spiel bringen, verbunden mit dem Hinweis, man möge sich Fast på Holmen als eine übercool Version von Mando Diao vorstellen. Was sind das für Typen? Der Pianist, wie der saß, so Gedanken verloren wie in einem inneren Schlaf während des Konzertes. Und manchmal hatte er das Gefühl, ich muss jetzt wieder meine Synkopen beitragen zur Musik. Und das tat er dann mit einer geradezu schlafwandlerischen Sicherheit. Und ewig lockte dieses süße Gift in Form der Melodika, die in vielen Tracks ausufern vertreten ist. Das ist überragend und zudem in schwedischer Sprache gesungen. Ich verstehe zwar kein Wort, aber der Reiz, der ist natürlich da. Fast på Holmen. Ich sage den Bandnamen nochmal für all diejenigen unter euch, die sich da vielleicht für interessieren und das googeln oder sonst was wollen. N Stund, so heißt das Album, aus dem ich Musik gespielt habe. Und dann hatte ich auf Island hingewiesen, 2 Bands hatte ich gespielt, die Gruppe Miri und meinen persönlichen Liebling, wenn wir über das Kimi Records Label sprechen, das in Island beheimatet ist und größtenteils isländische Themen veröffentlicht. Mein Mann auf diesem Label schon seit längerer Zeit ist Benny Hem, von dessen kommendem Album Skot ich eben Musik gespielt habe. Wenn ich ihn so einfach mal aus der Hüfte und weitläufig vergleiche müsste, dann würde mir da bei seiner Art, so Folkmusik im weitesten Sinne zu orchestrieren, Sam Beam von Iron and Wine so gefühlt einfach mal als Vergleich einfallen. Ich schätze diesen Benny Hamm sehr und habe mich gefreut, die Kimi Records Leute auf diesem Festival auch mal persönlich kennenlernen zu können. Ich glaube, das sind so im weitesten Sinne die Sachen, die ich in den letzten Minuten gespielt habe. Und ich komme jetzt zu einer Frau, vor der ich mich im Nachhinein ein weiteres Mal verbeugen möchte. Sie markierte für mich den absoluten Höhepunkt dieses kleinen, aber ausgesprochen feinen Festivals namens Spot in Aarhus in Dänemark, das 3 Tage lief. Sie kommt aus Schweden. Eine Frau von einer, wie sagt man so schön, herben Schönheit, von einer Ausstrahlungskraft, die unbeschreiblich ist, mit streichholzkurzen Haaren, mit einer Gestik, die beeindruckt, einer Stimme, einer tänzerischen Klasse, mit einem Gospelchor auf der Bühne, einer fantastischen Flötistin, Saxophonistin, Keyboarderin mit in der Band, neben ihr übercool, auch sie, ihre Schwester am Bass und die Frau, von der ich rede, möglicherweise ein Geheimtipp auf alle Ewigkeiten hin. Die Booker zucken oft verzweifelt mit den Schultern und sagen, ich kann diese Frau nicht nach Deutschland holen, sie ist zu teuer. Ihr Name ist Jenny Wilson. Sie hat jetzt ein neues Album in Skandinavien veröffentlicht, das seinen Weg nach Deutschland noch nicht gefunden hat. Ihr Konzert wurde von Standing Ovations begleitet. Ich habe ein solches Konzert in den letzten 10 Jahren nur einmal erlebt von der Intensität. Das war der erste Auftritt vom LCD Sound System im Kölner Club Gebäude 9, in dessen Rahmen der Kölner DJ Jörg Waschert ein unglaubliches Set damals gespielt hat und die Elektrizität an diesem Abend zusätzlich noch steigerte. Und mit diesem Abend gleichsetzen würde ich gerne das, was Jenny Wilson da in Aarhus abgeliefert hat. Das war unfassbar. Zugaben sind dort verboten. Sie musste, es ging gar nicht anders bei diesen Ovations, die nicht enden wollten, sie musste 3 Zugaben geben. Ich spiele aus diesem Album von Jenny Wilson Blazing, Doppel-CD. Eine CD mit Originaltracks, die zweite wird eher von Remixen beherrscht. Schau mal auf die Uhr, wir kriegen diesen Titel noch hin und dann einen weiteren. Okay, machen wir hier den Schlussstrich. Wir enden die ganze Sache mit Jenny Wilson. Bei dieser Gelegenheit, jetzt habe ich schon so viel gequatscht, dann füge ich das noch hinterher, möchte ich mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen eine liebe, angenehme, friedliche, gesunde Woche und würde mich freuen, wenn wir uns hier bei Gelegenheit natürlich dann wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin, ciao.